Modul 2, Übung 1f. Du hast jetzt schon 7 Sprachen genannt. Du sprichst aber auch noch gut Ungarisch und kannst etwas Russisch und Japanisch. Was würdest du Leuten empfehlen, die eine Sprache richtig lernen wollen? Rein in die Sprache. In das Land selbst fahren. Man kann ja zu Hause schon was vorbereiten und dann zu einer Gastfamilie fahren oder dort in einer WG wohnen. Oder wer zu Hause lernen will, der sucht sich einen Sprachpartner und dann sprechen, sprechen, sprechen. Und keine Angst haben, es kann ja nur besser werden, wenn man erstmal nichts kann. Emotionen sind also wichtig. Ja klar, man soll das ja mit Spaß machen. Manchmal muss man ein bisschen Mut sammeln, aber mit dem Erfolg kommt auch der Mut. Und es reicht auch, wenn man 2 Fremdsprachen kann. Es hat ja nicht jeder Lust drauf, ständig neue Sprachen zu lernen. Andere kochen lieber oder basteln am Computer. Da bin ich zum Beispiel total talentfrei. Was wird deine nächste Sprache? Pff, keine Ahnung. Vielleicht mal was ganz Neues. Eine afrikanische Sprache. Mal sehen. Klingt spannend. Deine Erlebnisse mit Sprachen und auf Reisen hältst du ja auch in deinem Blog My Bubble fest. Wer da mal reinschauen will, ist herzlich eingeladen. Nikolas, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Einladung.